Das Radio ist offiziell gestorben. Es lebe die Musik. Ab jetzt und für die nächsten 40 Minuten wird das Beste aus Lateinamerika gepodcast. Spitz die Ohren. Hallo Leute, schön wieder bei euch sein zu dürfen. Aus Würzburg, Bayern wird es gepodcastet mit Paul Alvarez Lüblich. Willkommen zu unserer 29. Edition. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Englisch und Spanisch verfügbar. Este Podcast también está disponible en castellano en www.podcasteando.tk. This podcast is also available in English at latincasting.blogspot.com. So, schön hier da zu sein. Es ist toll hier zu sein, endlich nach so langer Zeit. Ich habe recht viel gemacht inzwischen. Also weiter ziemlich intensiv nach Sponsoren gesucht, kein Glück gehabt, habe meinen Führerschein gemacht. Und zwar trotz arschlochigem Fahrprüfer und habe ein paar neue Gruppen entdeckt. Also recht genial. Ich war in der Nähe von Berlin, habe Familie besucht, habe zwei Vordiplomklausuren hinter mir, hier an der Uni Würzburg, und alles hat ziemlich gut geklappt. Also ich weiß nicht, ob ich die Klausuren bestanden habe. Das werde ich in einem Monat oder so euch auch mitteilen können. Aber bis dahin bin ich glücklich, dass es vorbei ist, dass ich mich wieder betrinken kann, dass ich wieder ohnmächtig werden kann und dass ich wieder ruhig meinen Namen vergessen kann. So, heute will ich für unsere ganze treue Zuhörer eine schöne Sendung machen. Es wird kein Triple Play geben, aber sonst ist alles da. Und es war drei tolle Lieder von Gruppen, die wir sehr gern haben, die für mich wenigstens ganz gut sind, die ich sehr gern habe, die ich sehr lieb habe und die ich extrem gerne höre. Das ist das Wichtige. Wir werden einen aus Kolumbien haben, wir werden einen aus Spanien haben und wir werden einen aus Venezuela haben. Und dazu am Ende eine neue Gruppe, die wir noch nicht gehört haben. Die sind recht cool und kommen aus Chile. Gut, dann fangen wir an mit der Gruppe aus Venezuela, aus Maracaibo, der Stadt, wo ich die letzten 9 Jahre vor Deutschland war, die wir schon kennen und lieben. Die heißen Nací Moreno und das Lied Frío Avisar. Ausschließlich gepodcast. Tú apareces en cualquier parte, sabes tanto, miedo inesperado. Ella es pura, no discrimina, no siente afecto, no ve tu aspecto. Cautelosa, silenciosa, te siento cerca todo momento, respirándome en el cuello y me incitas a implorarte, a buscarte, a encontrarte. We'll fantasía que decidas mi camino. No es justo, tú determinas mi destino. Del más allá vendrás, mística y distinta, como voy a escapar de tu frío avisar. Mirarte a los ojos no sería terrenal. Ancestral es despertar contigo en otro lugar. En la oscuridad te veo, sabe que es la verdad. De la mano voy contigo, tú eres mi realidad. Frío avisar, von Nasi Moreno. Nasi Moreno, wenn ihr die ersten Sendungen hört, wo wir sie präsentiert haben, heißt dunkelhäutig geboren. Die sind Leute sehr stolz aus ihren Traditionen, aus ihren kulturellen Hintergründen, aus lateinamerikanisch sein und alles Mögliche. Die mag ich extrem gern. Also die sind recht gut. Und die würde ich so gern nach Deutschland bringen und vielleicht in ein Konzert irgendwo, in ein Festival oder sowas vorstellen dürfen. Das wäre absolut traumhaft. Ich werde jetzt weiter den Richard. Richard ist der Sänger. Darum beten, dass er mir die neue Lieder schickt, die sie für ein neues Album vorbereitet haben. Hoffentlich haben wir in den nächsten Wochen ein paar neue Lieder von Nasi Moreno. Die nächste Gruppe liebe ich. Es ist keine Gruppe, es ist ein Kerl. Und der Kerl kommt aus Spanien. Und der ist ein, also der singt ganz ruhig mit seiner Gitarre, macht ein bisschen am Computer so, tolle Rhythmen dazu, ein paar schöne Effekte und so weiter. Und aber es ist ziemlich klassische, gute Musik. Das war's. Also, plain and simple. Ich mag seine Musik extrem gut und wir kennen ihn schon. Ich habe vielleicht 2-3 Lieder von ihm in der euch schon vorgestellt, in der Sendung präsentiert. Sein Projekt heißt El Increíble Hombre Menguante. Und das ist etwa wie der unglaubliche, immer kleiner werdende Mann. Ja, ich weiß. Also das ist der Kerl, der immer über Comicstrips singt. Das heißt Superman und die ganzen Dinge, ne? Und der benutzt die Heldenreferenzen, die übermenschliche Kräfte dieser Individuen, um sehr menschliche Sachen zu singen. Das Lied hier ist keine Ausnahme. Es heißt Peter Parker. Die Peter Parker kennen, wissen, dass er Spider-Man ist. Und ich wünschte mir so gern, dass ihr die Texte verstehen könntet. Ah, das wäre absolut genial. Er hat eine ziemlich gute Seite. Es ist elincreiblehombremenguante.com. Natürlich habt ihr das schon sofort vergessen und nicht mal verstanden auf Deutsch. Aber ein Link ist auf unserer Webseite www.gepodcast.com. .tk zu finden. Da könnt ihr nicht nur ein paar Lieder hören, da könnt ihr sogar die Alben kaufen. Und dieses Lied ist aus seinem Album Cuaderno 3. Also, losgehen, ein Lied kaufen, in die Musik unterstützen und dieses absolute traumhafte Lied genießen. Peter Parker von El Increíble Hombre Menguante. como Peter Parker, aquí estoy, subiéndome por las paredes, echándote de menos otra vez, aburrido de luchar contra los malos, cansado de arreglar un mundo que no me importa nada si dentro de él no estás tú. Buscando el norte en tus ojos, buceando en busca de respuestas, conformándome con los recuerdos, desgastando la almohada a besos. Y hay veces que esta vida pierde su color y un pensamiento es capaz de provocar dolor. Es en estos momentos, tirado en el sofá, daría mis 10 brazos por poderte abrazar. Desterrando todos los malos pensamientos de esta cabeza loca, desordenada, poniendo 27 veces la misma canción, colgado de ese perfume que aún baña la habitación. Veces que esta vida pierde su color y un pensamiento escapa de provocar dolor. Es en estos momentos, tirado en el sofá, daría mis 10 brazos por poderte abrazar. Noah Inge Podcast. Como Peter Parker, aquí estoy, subiéndome por las paredes, echándote de menos otra vez, aburrido de luchar contra los malos. Y hay veces que esta vida pierde su color y un pensamiento escapa de provocar dolor. En estos momentos, tirado en el sofá, daría mis 10 brazos por poderte abrazar. Y hay veces que esta vida pierde su color y un pensamiento escapa de provocar dolor. En estos momentos, tirado en el sofá, daría mis 10 brazos por poderte abrazar. Na, na, na, na, na, na, na. Subiéndome por las paredes. Es wird gepodcastet mit Paul Alvarez Löblich. personas abandonan a diario su país en busca del sueño americano. Error 337 heißt die Gruppe und das Lied Adios al Sur. Das ist etwa wie Auf Wiedersehen für den Süden. Und es geht um den Identitätsverlust der lateinamerikanischen Gesellschaften und dieses fast zwanghaften Nötigkeit, Bedarf, Südamerika zu verlassen und ein besseres Leben zu finden. Hier geht es ganz spezifisch um Nordamerika, um den USA wahrscheinlich. Und die ganze, also die Millionen von Lateinamerikanern, die ihre Länder verlassen für das, ich sag das Wort sehr ungern, amerikanischen Traum. Ich bin selber mehrmals in den USA gewesen, also ich weiß, wie das aussieht, im amerikanischen Traum. Was ich nicht mag, ist vor allem diese Anwendung des Wortes amerikanischen, weil wir alle Amerikaner sind da unten, aber ich glaube, wir selber haben es schon vergessen. Also gut, ein sehr, sehr soziales Lied, ein sehr sozial beschäftigtes Lied und ein erstaunlich gutes Lied auch zu hören. Diese Gruppe haben wir schon mehrmals in den Podcast präsentiert und ich weiß nicht im Moment wie in welchen Sendungen, aber ihr könnt sehr gern zu www.gepodcast.tk gehen und einfach in jeder Sendung gibt es eine Beschreibung von den Gruppen, die da gespielt haben. Einfach Error 337 suchen. Ihre Webseite ist auch ziemlich cool, aber leider nur auf Spanisch. Es ist error337.com. Und da findet ihr Links zu den neuen Videos und so weiter. Dieses Lied gehört zu neuem Album. Der ist gerade rausgekommen und ich bin sehr, sehr stolz, es hier präsentieren zu dürfen. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass das Lied überhaupt aus dem Lande kommt. Und es ist sehr zu empfehlen. Also es ist leider nicht in Deutschland zu kaufen, aber wenn ihr mal in Kolumbien seid, dann kauft. Habt ihr einen recht blöden Fahrprüfer gehabt? Das ist der Wahnsinn. Also der Kerl hat mich wirklich fast zum Wahnsinn getrieben. Ich fahre sehr gut. Ich fahre seit 99 und ich habe sowas von Fehlern da gemacht. Ich hatte nie in meinem Leben so blöd gefahren nach seinen tollen Anweisungen. Der hat von mir verlangt, dass ich einen Gang über einen Gang höher schalte, als was ich normalerweise fahren würde, und das hat mich völlig durcheinander gebracht. Außerdem, es war ein neues Auto, das war ein Audi A3 mit 170 PS und das Ding konnte nicht mal beschleunigen auf der Autobahn, wenn ich überholen wollte, wegen dieser tolle System im sechsten Gang schon bei 80 Stundenkilometer zu fahren. Also gut, Führerschein in der Tasche, gehen wir weiter. Das letzte Lied, das ich heute euch zeigen möchte, es ist ein erstaunlich gutes Lied, sehr, sehr leichtsinnig, es ist sehr spielerisch, es ist sehr angenehm zu hören und kommt von einer Gruppe aus Chile, die wir heute zum ersten Mal präsentieren dürfen. Sie heißen Proyecto de Título und das ist Projekt von Titel, so ungefähr. Aber Titel bei uns ist so Diplom, wie aus der Universität. Und das ist so wie ein Diplomprojekt. Aber das Projekt ist nicht ein Projekt, das man fürs Diplom macht, sondern ein Projekt, ein Diplom überhaupt zu schaffen. Und es geht, das Titel kommt, weil alle seine Mitglieder, also die Mitglieder dieser Gruppe, haben sich an der Uni kennengelernt und wir haben eigentlich nur Musik gespielt die ganze Zeit und haben gar nichts studiert. Die heißen Kelo, Luis, Pato und Andrés, die vier Mitglieder, und das Lied heißt Nada es como ayer. Das bedeutet, nichts ist wie gestern. Und ja, also es ist ein bisschen leichtsinniges Lied, es geht um Romance und alles mögliche, alles wie sich das Ganze verändert, aber es ist sehr genießbar. So, ich lasse euch dann mit Nada es como ayer von Proyecto de Título. Wenn ihr mehr von dieser Gruppe hören möchtet, dann sagt es einfach, ich habe noch ein paar Lieder von denen. Let's go, my dear. como ayer, nichts ist wie gestern, von Proyecto de Título. Tolles Lied, was? Ah, ich hab's gemacht, ich hör's sehr gern. Also, wenn ich ein iPod hätte, das Lied wäre auf mein iPod. Und hoffen wir, dass wir viel mehr von diesen Leuten bekommen in den nächsten Tagen. Also gut, die Sendung kommt jetzt langsam zu Ende und es wird kein Triple Play heute geben. Ich habe noch die englische Sendung aufzunehmen und ich will es heute wirklich machen und das hinter mir lassen zu können, weil ich habe viele andere Sachen zu tun, wie zum Beispiel weiter Sponsoren suchen. Ich habe jetzt ein paar neue Ideen, wie wir vielleicht an Sponsoren kommen können und ja, ich werde es ausprobieren, weil das wird qualitativ die Sendung viel besser machen. Aber lasst euch nicht den Tag versauen? Ja, egal. Also, schlecht machen. Ach, scheiße, mein Deutsch manchmal spinnt ein bisschen. Genießt einfach diese tolle Musik. Mehr alte Sendungen, ihr weiß, wo zu finden sind. Wenn ihr aber jemanden kennt, der Interesse daran hätten könnte, unsere Sendung zu unterstützen und diese ganze tolle Musikgruppen aus Lateinamerika, bitte meldet euch. Unser E-Mail ist gepodcast@gmail.com, gepodcast geschrieben mit K. Und sonst besucht einfach unsere Webseite, da ist auch ein Link zu unserer Mail. Also gut, das war's denn. Ich lasse euch dann mit einem schönen Outro der Sendung und wir sehen uns nächste Woche. Also Leute, das war unsere Show für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns podcastet. Fragen oder Kommentare könnt ihr uns gerne zu podcastando@gmail.com senden, beziehungsweise gepodcast@gmail.com. Und mehr Infos, Videos, Fotos und alles Mögliche findet ihr in unserer Webseite www.gepodcast.tk. Aber heute sollt ihr nicht da bleiben, weil es keine 15 Minuten mehr Musik gibt. Das erst nächste Woche. Es wurde gepodcast mit deinem Quasi-Moderator Paul Álvarez Lüblich. Ihr sabt, portense mal, pásenla bien. Ciao!